die Thüringer CDU, die sich ja auf die Landtagswahlen im Sommer vorbereitet. Ich denke, dass die CDU Thüringen jetzt genauso geschäftig telefoniert wie wir alle und fragen wird, wie werden wir reagieren. Das Urteil kam ja gerade eben erst. Insofern glühen überall die Leitungen und noch keiner hat sich offiziell geäußert. Ich gehe aber davon aus, dass die Thüringer CDU nach wie vor an ihrem Spitzenkandidaten festhalten wird und ihn auch für die Landtagswahl als Nummer 1 auf der Landesliste ins Rennen schicken wird. Das hat sie bisher so gesagt und in dieser Variante hätte sie wahrscheinlich vielleicht sogar auch festgehalten, wenn er jetzt als vorbestraft gelten würde. Aber ich denke, mit diesem Urteil, mit einer Geldstrafe, keinem Eintrag ins Vorstrafenregister, scheint es für die CDU doch einigermaßen klar zu sein, dass sie an ihm festhalten werden. Er ist einfach die unangefochtene Nummer 1. Es gibt niemanden, der in den Startlöchern steht und ihn beerben könnte auf diesem Platz. Und die CDU hat auch in den letzten Wochen nicht den Hauch eines Zweifels zugelassen, ob das der richtige Mann ist. Sie sagen, das ist ein Unfall, er hätte jedem passieren können. Das ist ein Satz, den ich in den letzten Wochen ganz oft gehört habe. Jeder, der Ski fährt, weiß, dass das passieren kann. Insofern trifft ihn nun nicht die große Schuld, die ihn belasten würde. Für den Wahlkampf ist so die Meinung der CDU-Basis und daran wird sich jetzt auch nichts ändern. Wie geht es jetzt im Einzelnen weiter in Thüringen? Ich denke, dass heute Abend die Mühlen heiß laufen werden. Der Gang der Dinge wird so sein, dass auf alle Fälle am Samstag in einer Woche der Listenparteitag stattfindet, wo Althaus, wenn er sich bereit erklärt, wovon alle ausgehen, auf Platz 1 nominiert wird für die Landtagswahl. Und ich denke, bis dahin spätestens muss er erklärt haben, ob er wirklich auch bereit ist. Aber dann, denke ich, wird das normale Prozedere im Vorfeld der Wahl abrollen und er wird eventuell, so sagen es ja die Ärzte und bis jetzt, man weiß nicht aus erster Hand, aber aus zweiter Hand, wird gesagt, dass er auch bereit ist, dann spätestens im Frühsommer auch tatsächlich zurückzukommen. Erste Einschätzungen waren das von unserer Korrespondentin Ulrike Greim. Vielen Dank soweit.